Der Wanderer von Balladen von Karl Spitteler, aufgenommen für LibriVox.org. Diese Aufnahme ist in der Public Domain. Flaumflocken flüstern vom Himmel leis, ein Wanderer steigt über Firn und Eis. Die Schneefrau folgt ihm mit tückischem Schritt. Halt stille, mein Lieber, und nimm mich mit. Der Abend ist nah und der Gipfel ist fern. Ich spiel dir zu Kurzweil ein Liedchen gern. Sie setzt an die Lippe die grüne Schalmei, die jauchze von Blumen und Lenz und Mai. Er lauschte die Wangen von Tränen nass, dann schlug ein Kreuzchen und zog für Bass. Und finstrer wölkt sich der dämmernde Schnee, sie schlich ihm zur Seite auf listiger Zeh. Halt, dass ich dir leuchte, du wandelst irr, ein freundliches Märchen erzähl ich dir. Eine Ampel zog sie aus ihrem Gewand, da glänzt ihm vor Augen der Heimatland. Der Hügel, der Garten, die Eltern seien im seligen, goldigen Jugendschein. Er schwankte, schon kürzt er der Schritte Maß, dann schlug er ein Kreuzchen und zog für Bass. Und es stürmt und es stöbert mit Sturmesmacht, vom heulenden Felsen gehend weiße Nacht. Sein Wille versagte, sein Knie versank. Da saß sie auf einer steinernen Bank. Hier ist es behaglich, komm, setze dich. Ich weiß zu kosen gar minniglich. Und lockt dich der Schlummer und lacht dir ein Traum, an meinem warmen Busen ist Raum. Sie blickte so lieblich, sie nickte so hold, als ob sich der Himmel ihm öffnen wollt. Er wankte ihr entgegen in taumelndem Lauf und fiel ihr zu Füßen, stand nie mehr auf. Ende von Der Wanderer, aufgenommen von Julia Niedermeyer.